Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder als Livestream unter www.fsk-hh.org. Heute Klingding-Radio, 2 Stunden mit dem Studiogast Michael Münnich. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Und wir haben gerade einen Track gehört, der ist gerade auf deinem Label erschienen oder schon? Nee, der ist, das ist eine Exklusivvorschau, der ist noch gar nicht erschienen, der kommt demnächst. Okay. Ich muss mich etwas entschuldigen, ich bin gesundheitlich mittelschwer angeschlagen, wie man vielleicht hört. Das ist eine CD, die kommt Anfang des nächsten Jahres von Francisco Merino und Eric Abicassis. Mhm. Und erscheint auf deinem Label Fragment Factory. Genau. Dass du 2009 gegründet hast, du lebst seit 2004 in Hamburg. Und was hat dich denn bewogen, 2009 das Label Fragment Factory zu kreieren? Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich einige Jahre lang selbst rumexperimentiert habe, selbst Musik gemacht habe und dann irgendwann so weit war, dass ich dachte, okay, es gibt jetzt Sachen, die können jetzt raus. So. Und da ich jetzt nicht jemand bin, der 100 Labels anschreibt und fragt, ob sie meine Sachen veröffentlichen möchten, dann habe ich das einfach selbst gemacht. Eigentlich aus dem Grund. Und dann hat sich es nach und nach so ergeben, dass ich gemerkt habe, ich habe Spaß dran, Veröffentlichung zu konzipieren, von der ersten Idee bis zum endgültigen Produkt, Verpackungen gestalten und so weiter. Und habe das dann einfach weitergemacht für andere Leute auch. Mir ist aufgefallen, dass du auf deinem eigenen Label eigentlich gar nicht so viel von dir selber rausbringst. Mhm. Ist es so eine Bescheidenheit oder ist es einfach so, wie hat sich das so hergestellt oder warum hat sich das so hergestellt? Gibt es da eine These von dir? Nicht unbedingt eine These. Das liegt vielleicht daran, dass ich zum einen gar nicht so sehr produktiv bin, was meine eigene Musik angeht. Mhm. Also wenn ich im Jahr eine Veröffentlichung fertig kriege, ist es schon gut so. Dann bin ich auch zufrieden. Ich habe nicht so einen Drang, viel zu produzieren und viel auf den Markt zu werfen. Ich habe relativ wenig Zeit. Und die Sachen, die bisher veröffentlicht wurden, dafür fanden sich zum Teil Labels, die das gemacht haben für mich. Also Labels, die ich auch sehr schätze, von Menschen, die ich mag. Und das ist für mich natürlich umso schöner, wenn sich dann jemand anderes um alles kümmert und ich sozusagen einfach abliefern muss. Mhm. Gut, das Gründen eines Labels, müsste man sich das kompliziert vorstellen oder ist es einfach so eine Entscheidung, ich gründe jetzt ein Label und ich... Das war wirklich bei mir so eine ganz unbedarfte, blauäugige Entscheidung, da einfach reinzugehen und das zu machen. Das waren am Anfang, also es sind immer noch kleine Auflagen, aber am Anfang waren es wirklich so 20, 30er Auflagen, wo ich dachte, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das öffentlich, also ich gehe damit sozusagen raus und biete diese Sachen an. Wenn das irgendeine Resonanz gibt, da bin ich froh, wenn nicht, ist es mir im Prinzip auch egal. Also es gab Leute, die sich für die Sachen interessiert haben. Es gab Kontakte, die entstanden sind nach und nach. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß, es läuft. Und ich habe einfach weitergemacht. So. Mhm. Also ich hatte jetzt nie so eine Intention oder so ein bestimmtes Ziel oder einen Plan, was ich mit dem Label verfolgen will oder wo ich hin will. Mhm. Also ich dachte einfach, okay, ich bringe jetzt meine Sachen raus und gucke mal, was passiert. Mhm. Und wie ist es jetzt zum Beispiel bei der CD, von der du gerade gesprochen hast, also wo wir den ersten, also einen Track gehört haben, ich weiß nicht, ob es der erste das Track ist. Das ist der erste Track, Assyrie heißt der. Wie ist da der Kontakt entstanden? Also Francisco Merino war letztes Jahr im Rahmen von Blood Edges in Hamburg, da hatten wir ihn eingeladen zu einem Konzert in Westwark damals und aber du kanntest ihn wahrscheinlich vorher schon. Francisco kenne ich schon einige Jahre. Ich kann mich gar nicht wirklich daran erinnern, wie der Kontakt zustande kam. Es war, ich vermute, wie es so oft ist, es war durch Plattentauscherei, irgendwas in der Richtung, oder dass ich von ihm Platten gekauft habe für einen Mail-Order, irgend sowas. Hm. Das ist, ich weiß nicht wie lange, bestimmt schon 4-5 Jahre her oder auch länger. Wir sind in Kontakt geblieben. Ich habe ihn bei besagtem Konzert dann zum ersten Mal getroffen. Vor kurzem in Lausanne dann besucht, wo er lebt. Und so kam es dann dazu, dass er mir irgendwann diese Kollaboration mit Erik vorgespielt hat, die mich sehr begeistert hat. Und habe ich gesagt, klar, mache ich. Mhm. Dann hören wir gleich den zweiten Track. Der heißt Langno. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es heißt. Langno. Die CD wird übrigens La Gueule du Loup heißen, was eine französische Redewendung ist. Das deutsche Pendant wäre, glaube ich, die Höhle des Löwen. Okay. Jetzt so sinngemäß übersetzt. Aha, aha. Gut. Langno. ein noch nicht veröffentlichter Track von einer CD mit Eric Abicazzi und Francisco Merino, Lagno. Und das wird Anfang nächsten Jahres, wie Michael gerade gesagt hat, bei Fragment Factory erscheinen. Fragment Factory bringt aber nicht nur CDs raus, wie ich war erst irgendwie ein bisschen irritiert, weil da stand dann irgendwie CS und CS, okay. Gut, also ist die Abkürzung für Kassette, hat ja gerade wieder so ein bisschen ein Hype, also dass Kassetten rausgebracht werden, habe ich den Eindruck. Ich habe mich neulich erstaunt, weil wir hatten vor über 20 Jahren so eine Compilation-Kassette rausgebracht, zwei Compilation-Kassetten von einer Veranstaltung, die hieß damals Hören und Sehen, war in der KX-Kunst auf Kampnagel, zweimal und einmal im Künstlerhaus Weidenallee. Und das gab es damals schon? Das gab es damals. Das Friese ist praktisch eine Nachfolge von Künstlerhaus Weidenallee. Und da gab es also praktisch diese dreimal, einmal da im Künstlerhaus Weidenallee, diese Hören und Sehen Ausstellung, eine Verbindung von visueller Kunst, also in Bezug auf Klang und Konzerten mit grafischen Notationen, Klanginstallationen, Installationen, die mit dem Hören zu tun haben und eben vielen Konzerten. Und da brachten wir damals eben auch zu Dokumentationszwecken von den Konzerten so eine kleine Box raus, wo zwei Kassetten drin waren, ziemlich vollgepackt mit Aufnahmen von den Live-Musiken. Und da gab es dann irgendwie jemand, der sich selbst daran gemacht hatte und das bei Discogs akribisch die ganzen Tracks mit Längen und Beteiligten reingestellt hat. Und dann gab es auch einige Interessenten und also davon 21 Jahre danach wurden dann irgendwie nochmal 5 von diesen Boxen verkauft, mehr als die ganzen 20 Jahre davor. Das heißt, es gibt dann noch einen Bestand, der irgendwo verstaubt, oder? Naja, verstaubt nicht unbedingt, aber es gibt noch einen Bestand, ja, ich weiß nicht, wie viele da jetzt noch da sind, 10, 15 vielleicht von diesen. Und es sind eben Kassetten und ich dachte, naja, Kassette, gut, es gibt so eine spezielle Szene, die das noch irgendwie hochhält, auch vielleicht wegen der haptischen oder Möglichkeiten. Also Rinus van Ahlebeck zum Beispiel war mal, hatte ich mal beim Konzert gesehen oder wir hatten den eingeladen und der legt ja verschiedene Kassetten auf und mischt das dann zusammen und sowas ist auch in deinem Programm. Wobei das Nächste, was wir, wenn wir das als Nächstes nehmen von Alice Camp, Fingerprints, Prints on the Inside of the Mirror, das ist glaube ich eine LP, oder? Das ist, oder wird eine LP? Das wird eine LP, die wird derzeit gepresst, die erscheint am 21. Dezember, pünktlich zur Wintersonnenwende. Alice lebt in Südwestengland, in Devon, großartige Künstlerin, in verschiedensten Bereichen unterwegs. Klangkunst, Performancekunst, was auch immer. An der LP haben wir relativ lange gearbeitet, sind es glaube ich fast 2 Jahre. Die erscheint jetzt endlich im Dezember. Ich freue mich unheimlich drauf und freue mich jetzt sehr, das Stück vorzustellen. Das ist die Exklusivvorschau, das hat vermutlich noch niemand gehört. Aus einer Handvoll Leuten. Erscheint in Zusammenarbeit mit Eratum aus Paris. Ein Label, das es inzwischen auch seit über 20 Jahren gibt. Betrieben von Joachim Montessui. In der Auflage von 300 Stück. Ich freue mich. Und was hat euch bewogen, da jetzt eine LP zu machen? Also ich bin prinzipiell allen Formaten gegenüber offen. Es ist halt immer so ein Abwägen. Was macht Sinn für welche Veröffentlichung? Also das hat halt mit ganz vielen Faktoren zu tun. Einmal ist natürlich das Geld. Das Geld spielt eine Rolle. Kann man davon ausgehen, dass man von der Veröffentlichung 300 verkauft? Oder kann man davon ausgehen, dass man nur 30 verkauft? Zu welchem Format passt der Klang? Es gibt Musik, die passt eher auf eine CD als auf eine Platte oder auf eine Kassette. Das ist halt immer so ein Abwägen von verschiedenen Faktoren und natürlich auch wird natürlich auch berücksichtigt, was die Künstler wollen, was denen vorschwebt. Und bei Alice war es eben so, dass, dass es ganz klar war, dass das muss eine Platte werden. So. Ja. Also das, okay. das ist hört und fühlt sich mehr an als eine Kassette. Hm. So, das muss was Großes werden. Das ist ein großes Album. Okay. Ja. Da ist dann noch mehr drauf auf dieser Platte. Ja, wir hören ja nachher dann noch einen Track. Wir können auch beide nacheinander hören. Ich glaube, diese Fingerprints ist auch mit ihrer Stimme. Das ist auch mit Stimme. Das zweite glaube ich nicht, das wir hier haben. Mhm. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Stücke mit Stimme auf der Platte. Mhm. Gut, hören wir mal rein. Huh? Eine Arbeit von Alice Kemp, Fingerprints on the Inside of the Mirror. Von einer noch nicht veröffentlichten LP bei Fragment Factory. Wie kam der Kontakt mit Alice Kemp für dich zustande? Es gab mal eine CD vor ein paar Jahren, die ich veröffentlicht habe von Alice. Okay. Das war, glaube ich, 2013. Wie kam der Kontakt zustande? Gute Frage. Alice hat seit, na, muss man überlegen, ich glaube seit 2010 Musik veröffentlicht, selbst veröffentlicht, hat CDR-Veröffentlichungen gemacht unter dem Namen Germseed. Da wurde ich irgendwann drauf aufmerksam. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ewig her, über Internet, irgendwie gab es mal Ausschnitte, Soundsamples oder sonst was. Und das war mir dann immer so im Hinterkopf. So. Also man hat die Sachen nicht wirklich bekommen, weil das waren Kleinstauflagen, die auch relativ schnell vergriffen waren. Und dann sind ein paar Jahre vergangen. Und dann habe ich sie gesehen in Bristol auf einem Festival 2012, Ende 2012. Da hat sie eine Performance gemacht. Und danach hatte ich, glaube ich, Kontakt mit ihr aufgenommen nach dieser Sache, weil ich halt total angetan war von dem, was sie gemacht hat. Und dann haben wir uns ausgetauscht, ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen, ein bisschen über meine Sachen gesprochen. Und sie macht sehr viel Musik für Theater, für Performances. Hat mir einige Auszüge geschickt, von denen ich ganz begeistert war. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, ob sie nicht mehr drüber nachdenkt, sowas eben nicht nur für diese Live-Performances zu machen, sondern sowas dann auch zu veröffentlichen, auf welchem Format auch immer. Fand sie ganz gut die Idee, dann haben wir da irgendwie dran rum überlegt und haben dann diese Decay in Persistence CD gemacht, das waren 100 Stück. Das war eine Überarbeitung von einem Performance-Stück, das sie gemacht hat. Die kam 2013, ist auch ausverkauft inzwischen und seither sind wir immer in Kontakt geblieben. Sie hat mir ab und zu dann Sachen geschickt, und ich wusste, dass wir irgendwann nochmal was zusammen machen, weil ich halt völlig angetan war von dieser CD und von dem, was sie macht. Und so kam es dann im Endeffekt dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Platte. Mhm. Hat sich dann relativ lang hingezogen, wie das so ist bei Veröffentlichungen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe vorhin gesagt, 2 Jahre, so lange war es glaube ich nicht, aber 1,5 wahrscheinlich schon. Sie hat halt relativ viel dran gearbeitet, hat Sachen verworfen, hat Sachen neu gemacht, hat Sachen umgestellt. Wir haben halt kleinteilig diskutiert, sie weiß halt genau, was sie will. Wir haben über Präsentationsformen gesprochen, wie soll die Platte aussehen, Cover, Vinyl, die Farben, etc., etc. Das hat sich halt ewig lang hingezogen. Ja, und jetzt ist sie bald da und ich bin sehr glücklich darüber. Und wie lang wird die LP sein? Ist das schon? Das sind knapp 40 Minuten. Genau, 40 ja, Minuten. Okay. Grob, Pi mal Daumen, knapp 20 pro Seite. Es gibt es ein Limit? Ich glaube, länger als ja, 28 geht es, glaube ich, nicht. Oder so. Ich glaube, man sagt, wenn es dann über 16, 17 pro Seite geht, dann wird es halt irgendwie kritisch. Ach, schon bei 16, 17 Minuten, ja? Ja, das sagen halt die audiophilen Sound. Weil denn die Rillen zu eng sind. Ja, ja. Also je näher die Nadel zur Plattenmitte kommt, umso schlechter wird ja sozusagen der Klang. Also, ja, aber ich muss sagen, wenn ich zu Hause eine Platte höre, auf der irgendwie 2, 23 Minuten sind und ich höre die über mein einigermaßen ordentliches Setup zu Hause, dann höre ich als Otto-Normalhörer jetzt nicht so die, weiß ich nicht, die die Unterschiede, ob das jetzt außen besser klingt als innen. Mhm. Daher ist für mich völlig im Rahmen. Okay. Die Länge. Also die Testpressung ist auch gut, wir sind zufrieden und so was. Okay. Ja. Ja. Gut, und jetzt hören wir einen nächsten Track. Secret Room Assessed by a Passage Written in Green Ink. Ja, sie mag lange Titel. Hm? Lange Titel, ja. Secret Room Assessed by... Gut. Thank you. Ja, wir waren gerade im Gespräch drüber, über die Platte, von der wir gerade etwas gehört haben. Okay. Von der wir gerade etwas gehört haben, von Alice Camp, und noch gar nicht zur Sprache gekommen ist der Titel der Platte. Der Titel, genau. Fill My Body With Flowers and Rice. Mhm. Sehr bedeutungsschwanger, wie die ganze Platte. Ja. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich auch so ein... Das sind jetzt Arbeiten, die auch im Zusammenhang mit Performances gemacht wurden, oder? Nee. Diese hier nicht. Nee. Es gab diese CD, die ich vorhin erwähnte, das waren eben Performance-Stücke, die neu überarbeitet hat, aber das waren wirklich ausschließlich Arbeiten für die LP. Mhm. Gut, das nächste, wir gehen noch weiter jetzt mit Arbeiten, mit Veröffentlichungen, die noch gar nicht erschienen sind, die in der Zukunft erscheinen. Das nächste ist jetzt tatsächlich eine Kassette von auch wieder etwas kryptischen. Es wird lauter wieder, ein bisschen. Es wird lauter wieder, ja. Ein Stück von Torba, Nitaret. Die Kassette kommt wohl im Dezember. Wie es ausschaut, Torba ist Mauro Di Chiosa aus Italien, lebt in Berlin und macht Kassettenmusik. Kassettenmusik, was heißt das denn? Wie immer man das nennen mag. Aha. Also er tritt auch live auf mit Kassetten. Mhm. Ja? Ja, ich finde es halt immer schwierig, Musik, die ich veröffentliche, zu benennen. Ich versuche das zu vermeiden. Manchmal ist man gezwungen dazu. Mhm. Naja, du hast ja das, was du selbst machst, auch als konkrete Musik bezeichnet. Gut, naja, du hast es gemacht und ich habe gesagt, es ist okay. So steht auch auf deiner Website. Also so meine Erfindung war es nicht. Oder auf dem Soundcloud-Account irgendwo stand es. Bekomme natürlich auch Fragen gestellt, so, was machst du denn für Musik? Was veröffentlichst du denn für Musik? Und das finde ich unheimlich schwierig, da irgendwie eine adäquate Antwort drauf zu geben. Zum einen, weil das Programm halt wirklich sehr verschieden ist, wie wir nachher auch noch hören werden. Zum anderen, weil viele Begriffe, die so rumfleuchen, um solche Musik zu beschreiben, einfach, weiß ich nicht, vielsagend sind, teilweise nichtssagend sind, nenne ich es jetzt zeitgenössische Musik, nenne ich das Ganze Neues, nenne ich das Ganze konkrete Musik, nenne ich das Ganze experimentelle Musik. Oder akusmatische Musik. Nenne ich es elektroakustische Musik. Mhm. Zudem sind es eben auch Begriffe, mit denen vielleicht manch einer nichts anfangen kann. Ja, akusmatisch, glaube ich, ist schon relativ speziell. Daher... Mhm. Hören wir jetzt mal Torba. Und das Stück heißt, ist allerdings ein Auszug. Das heißt, das ist ein längeres Stück. Richtig, das ist ein 20-Minuten-Stück. Ich habe das ein bisschen runtergekürzt, weil ich jetzt niemandem zumuten will, 20 Minuten Torba zu hören. Also wir hören knapp 7 Minuten von der kommenden Kassette, die Kran heißen wird. Das Stück heißt Nitaret. Okay. Thank you. ein Auszug von Netaret. Eine Kassette, die, ja, wann wird die erscheinen? Noch später, nächstes Jahr. Also nee, das war, also mein Plan war eigentlich, das habe ich mir heute so überlegt, dass die zeitgleich mit der Alice Kemper LW kommt. Mhm. Am 21. Dezember. Ja. Mhm. Habe ich mir so gedacht. Weil das müsste eigentlich zeitlich ganz gut hinhauen. Cover müssen wir noch machen, ansonsten. Ach so. Ist immer startklar. Und die hat welche Länge? Bisschen länger, oder? Das sind 40 Minuten. Hm. Insgesamt. Okay. Mhm. Jetzt kommen wir zu etwas, was schon erschienen ist, gerade erschienen ist. Und zwar heute. Heute erschienen. Daher ist auch eine schöne Gelegenheit, die heute vorzustellen. Und zwar ist das eine CD von Michael Bartel aus Leipzig. Ein lieber Freund und Kollege, der Ostberliner ist, seit vielen Jahren in Leipzig, da Kunst und Musik und konkrete Poesie macht. Die CD heißt Kaum. Es ist eine kurze CD mit 26 Stücken, ja, wie soll man es nennen? Sind wir wieder da? Sound Poetry. Mhm. Also es ist ausschließlich Stimme. Er arbeitet ausschließlich mit seiner Stimme. Ist jetzt heute erschienen, heute Release-Datum, es sind 80 Stück. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Mhm. Gut, wir hatten uns gedacht, dass wir die, wie viele Tracks sind das? 6, 7? 7 Tracks hast du mir aufgelegt. 7 Tracks, sehr kurz, teilweise Sekundenstücke. Ja, dass wir die nacheinander hören. Das heißt, das wäre jetzt irgendwie eine Minute, anderthalb oder sowas. Mhm. Eine. Übereinstimmung. Ein Halten für die Hand, die leer ausbleibt, fern in Nähe hängt, unerreichbar sich denkt, schwitzend aufgeregt in kalte Gebiete wandert und abwandert. Was merke, wird mir schlecht. Ich, Micha, abgewinn ich faustlos trockenes Dreschen auf der Stottertrommel durch trockene Faust gewinnlos ab. Geld hinterherwerfen ist nicht. Vier. Einer ist zu viel, zwei sind zu wenige, drei sind egal, vier sind nochmal so zu wenige. 6, 5, 8, 7, 6 auf 5 leisen Sohlen, geht das? 8 geben müssen die, da 7 ausgeliebt werden sollen. 9, 10, 9 scheißen drauf und 10 kämpfen sich durch. Okay, ganz ungewöhnliche Texte. Ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Also wenn man so, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aus dem Grund gibt es auch Texte zu der CD. Ach so, ja, stimmt, hast du mir gesagt. Es gibt drei A5, drei bedruckte A5-Karten doppelseitig mit Texten, die der CD beiliegen. Dann kann man das, wenn man möchte, verfolgen. Parallel lesen. Genau. Mhm. Mhm. Micha spielt übrigens heute in Brighton in England. Da findet gerade das jährliche Color Out of Space Festival statt. Kuratiert von Dylan Nayukis und Karen Constance vom Chocolate Monk Label. großartiges Line-up. Oder ich glaube, er spielt morgen. Das ist, glaube ich, 2 oder 3 Tage sogar. Und das ist dann auch das, wird auch das Release-Konzert sein, bei dem ich leider nicht dabei bin. Ja. Aber dafür sitze ich hier. Okay. Wunderbar. Das nächste Stück ist auch wieder ein Stück ohne Titel und ein Auszug von Grube. Grube, ja. Grube. Grube ist Alex aus Berlin. Ein langjähriger Freund und Mentor, der aus der gleichen Ecke stammt wie ich, und zwar aus dem schönen Saarland. Ich bin dann irgendwann in Hamburg gelandet, er ist in Berlin gelandet. Hat mich gewisserweise zur experimentellen Musik so ein bisschen herangeführt, vor Ewigkeiten. Wir haben vor 10, 15 Jahren auch zusammen gewohnt. In Saarbrücken war das damals. Ich habe seine erste Kassette veröffentlicht, das war 2011, vom Unerträglichen. Das waren, glaube ich, um die 60 Exemplare damals. Er hat seither weitere Kassetten und Platten veröffentlicht und das Stück, das unbetitelte Stück, das wir jetzt hören, das stammt von einer ganz neuen Kassette, von einer Split-Kassette, die er gemacht hat mit Arv Och Milieu aus Schweden. Das ist Matthias Andersson, der manchen vielleicht bekannt ist von durch das Release the Bats Label, das er lange Jahre gemacht hat in Schweden. Viel experimentelle elektronische Musik rausgebracht. Die ist erschienen letzten Monat. 100 Stück. Und Grube würden wir jetzt gerne mal reinhören. Ja.